so viele behinderte Sachen, Mann. Ich hab ne kleine Liste gemacht, hör mir zu. Es ist so behindert, das Zeug nicht klappt, wie es soll. So behindert, ich find das nicht krass und auch nicht toll. So behindert, dass mich hetzende Sachen stressen. So behindert, wie junge Kinder die Katzen hetzen. So behindert, wie kleine möchte gern Rapper. So behindert, wie wenn man unnötig Stress hat. So behindert, wie Kriege im Nahen Osten. So behindert, wie Männer mit langen Haaren und Locken. So behindert, wie im Winter draußen zu grillen. So behindert, wie wenn man sich Frauen kaufen will. So behindert, wie gegen eine Tür zu laufen, so behindert, wie nochmal gegen die Tür zu laufen, so behindert, wie Sapse, wenn sie einen nervt, so behindert, wie Strapse, wenn sie keiner merkt, so behindert, wie in kaltem Wasser Tee zu machen, so behindert, wie im Winter in weißen Schnee zu kacken, ja, yeah, ja, yeah. Es ist so behindert, behindert, einfach nur von oben bis unten, behindert, wie? Von links nach rechts, behindert, von rechts nach links, behindert, sing mit. Es ist so behindert, behindert. Was? Einfach nur von oben bis unten, behindert. Wie? Von links nach rechts, behindert. Hä? Von rechts nach links, behindert. Ja. Es ist so behindert, dass behindert das falsche Wort ist. So behindert, wie wenn du jedes Mal einen Korb kriegst. So behindert, wie sich mit Klatze Shampoo zu kaufen. So behindert, wie mit Socken am Strand zu laufen. So behindert, wie jede verpatzte Arbeit. So behindert, wie 40 Euro zahlen statt Fahrpreis. So behindert, wie das Sammeln von Fußballstickern. So behindert, wie wenn ein geiles Mädchen nicht tanzt. So behindert, wie schlecht gelaunte Busfahrer. So behindert, wie SMS-Schlussmacher. So behindert wie Leute, die nicht Schau sagen. So behindert wie Leute, die dich ausfragen. So behindert wie die Hose bis zum Bauchnabel. So behindert wie zu viel Schminke auftragen. So behindert wie wenn Mädchen nicht küssen können. So behindert wie, ach, ich hab keinen Plan. Ja, ja. Es ist so behindert, behindert. Einfach nur von oben bis unten, behindert. Von links nach rechts, behindert. Von rechts nach links, behindert, sing mit. Es ist so behindert, behindert. Was? Einfach nur von oben bis unten, behindert. Wie? Von links nach rechts, behindert. Hä? Von rechts nach links, behindert. Ja. Es ist so behindert wie. Ach, wie's halt behindert ist. So behindert. Wie's ein Kindergarten ohne Kinder ist. So behindert. Ach, frag mich doch was anderes. So behindert. Ey, mir geht das Derbe auf den Sack. So behindert. Ja, dieses behindert ist behindert. So behindert. Ja, und jetzt halt die Fresse. Ich hab gesagt, was für mich so behindert ist. Spitz die Ohren und am besten, du singst es mit. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist so behindert, behindert. Einfach nur von oben bis unten, behindert. Wie? Von links nach rechts, behindert. Hä? Von rechts nach links, behindert. Sing mit. Es ist so behindert, behindert. Was? Einfach nur von oben bis unten, behindert. Wie? Von links nach rechts, behindert. Hä? Von rechts nach links, behindert. Yeah. Hey, und wenn es jetzt noch nicht gecheckt hat, was behindert ist, dann weiß ich auch nicht. Da kann ich euch nicht helfen, Mann. Das waren 3 Strophen. Hör es am besten nochmal an, wenn du es nicht gecheckt hast. Ja? Viel Spaß noch.